Sanitors begrüßt euch mit Everybody Too Cool, ein Song von Seven Davis Jr. Der kommt aus Nordkalifornien, ist gerade mal Anfang 20 DJ, Sänger, Produzent und hat gerade eben mit Universes sein Debütalbum veröffentlicht. Heute in der Sendung gibt es Musik von Schnipo Schranke, dann sind Hooten Tennis Club dabei, alte Helden sind zu hören, wie zum Beispiel Lou Barlow, Mitglied von Bands wie Dinosaur Jr. oder Sabado, dann sind Low zu hören, es gibt Musik, ziemlich abgefahrenes Zeugs von einem gewissen Slim Twig, außerdem Neues von Guilty Simpson, also auch ein bisschen Hip-Hop ist mit dabei und Donna Regina, unsere Lieblingsband aus Köln-Berlin, lassen sich covern. Weiter geht's hier aber erstmal mit John Milk von seinem Album Treat Me Right hier. Der Song Till Our Soul Gets Up. I Das war John Milk, cooler Name, muss ich sagen, von seinem Album Treat Me Right, der Song Till Our Souls Gets Up im Patchworks Remix. John Milk, aufgewachsen mit der Plattensammlung seines Vaters, zumindest in der musikalischen Sozialisation, da fanden sich vor allen Dingen Country- und Chicago-Blues-Geschichten, aber irgendwann hat er dann auch so ein bisschen den Soul eines Curtis Mayfield für sich entdeckt und so ein bisschen diesen Falsettgesang dann auch zu seinem Markenzeichen gemacht. Album von ihm heißt Treat Me Right, John Milk war das gerade eben hier. Will Archer ist ein Künstler aus England, der hat vor kurzem seine erste Single veröffentlicht, Hot Dog hieß sie, lief auch hier bei uns in der Sendung und damals nannte er sich noch Slime, hat aber die Rechnung ohne die Hamburger Punkband Slime gemacht, die fand das nicht gut, dass sich da jemand den gleichen Namen wie sie geschnappt hat und ja, jetzt nennt Will Archer sich zumindest hierzulande einfach nur Will Archer, muss doch noch schnell das Cover umgedruckt werden von seiner Platte, die gerade eben erschienen ist, Company heißt sie, darauf gibt es vor allen Dingen instrumentelle Musik, also eigentlich nicht mit Slime der Hamburger Band zu verwechseln. Also jetzt Will Archer und nicht Slime mit dem Song Down and Tell. Thank you. Ja, was für schöne Streiche gerade zu hören waren bei dem Song Down and Tell von Will Archer. Das Album Company ist ansatzweise wirklich ganz nett, wie gerade eben gehört, aber manchmal plätschern die Songs auch ein bisschen zu sehr dahin. Ein bisschen mehr, soll ich sagen, Drive, ein bisschen mehr Beats vielleicht hätte den ganzen Sachen sehr gut getan. Keine schlechte Platte, aber ich hätte da vielleicht einen Tick mehr erwartet und hatte einen tollen Single, Hot Dog, hier auch schon vor, gut 2 Monaten zu hören gewesen. Und dem Song gerade eben gibt es da eigentlich keine größeren Highlights drauf zu hören. Ein Highlight ist das neue Album von Naked Lunch. Die Band aus Österreich macht jetzt Filmmusik. Jack heißt ein Film, weiß nicht, ob der schon läuft oder erst anlaufen wird. Auf jeden Fall haben Naked Lunch dazu den Soundtrack gemacht und der klingt besser als erwartet. Hier kommen sie mit 1000 Guitars. Said we'd never forget, young love, our love, so true. Danced in a dream, oh precious thing, oh what a night to recall. You were my queen, I was your king, at lovers fall, young love, our love, so true. Ever gonna love you so? You're the one, don't you know? You're my girl and my world, and I love you so. Das waren Naked Lunch, das Ganze von ihrem Soundtrack zu dem Film Jack von einer österreichischen Regisseurin, Elisabeth Scharang heißt sie. Und der Song gerade selbst gar nicht aus der Feder von Naked Lunch, sondern eine Coverversion, auch die einzige, die hierauf zu hören ist. Die anderen locker mal 11, 12 Songs sind dann von Naked Lunch selbst auch komponiert worden, passend dann zum Film, zum Soundtrack sozusagen. Petit Noir, dann verbirgt sich ein gewisser Yannick Ilunga, der veröffentlicht die Tage sein Debütalbum Life is Beautiful, / La vie est belle, also französisch-englischer Titel. Hier kommt er mit Best. You're too slow for me. your big soldier dear. You're being so dirty. He took the time to show me straight to the door. He told me, "Noir, you can have so much more." I wrote a letter just to settle the score. Played games with me till I fell to the floor. He took me round and round. He took me round and round. He took me round and round and round and round some more. He took me round. Das war Petit Noir. Ich finde, er macht stimmlich so ein bisschen einen auf Kelly Okereke von Block Party. Und macht's gar nicht schlecht. Best ist sein Song gerade eben. Die Single aus seinem Album Life is Beautiful erscheint, glaube ich, nächste Woche das Werk dazu. Ja, ich frage mich, ob das Musik für die Tanzfläche ist oder für den Dance-Club oder für den Indie-Club oder vielleicht doch fürs Wohnzimmer. Oder ist das ein Spagat zwischen allen dreien, wo das so heimisch werden soll? Kann ich nicht so richtig einschätzen. Vielleicht ist es ja für euch ein bisschen einfacher zu durchschauen. Wir kommen zum Hip-Hop. Guilty Simpson kommt aus Detroit und hat seine Heimatstadt ein Album gewidmet. Detroit's Sun heißt das, davon hier der Titelsong. Simpson, I'm trying to have ice chandeliers. Buy stamps near, saw me flash with the cash. Paradise in the mirror, sights for my peers. I tell them short stories. Fam was like, I feel you seeing all of that for me. I'm fast like a 4440. Women wanna score me and have me on Maury. Grave mistake, trying to play me like a shorty. I'm treacherous, make it look effortless. Raking up my quarterlies. Me and my disorderlies, blowing smoke signals to a shorter weed, pouring these hood rats, porter peas, or should I say peas, porter, While my enemy stares, can freeze water, we need order, yeah, I'm holding up the four like we played three quarters, I'm back with a vengeance, vowed to get revenge through my sentence, before we kick the door off the hinges. My millimeter takes inches. You're buried in your yard with your foot in your dentures. I'm getting it with interest. Slap my own arm at you insects. Without time to invest. I packed up, kissed my girl, told her bye, and left my footprints on the world. How could you say your man's not thorough? I'm gliding over hurdles so high my blood curdles. Elevated, and I won't stop till I'm celebrated. I'm doing this for those like you'll never make it, huh? Is that so? We laughed about it with my fans at my last show. Cash flow coming, I used to cop onions, bagged it up, and got a rush when I let a half go. And now I'm like a rap natural, reborn, Armstrong like the great Satchmo. Detroit Sun, and we getting money till the law comes. Detroit bread. Good luck, I break a leg. The underdog, underground, underestimated. Spits pavement, crack the Johnny Walker. Got wasted, straight no ice. From the city where they'll take your life. If you don't wanna get left, go right. Yeah, the pain sits dormant. Dread the phone calls in the morning, cause it involves mourning. I heard my man's beat took three. Broad day on 6 Mile. Couldn't say bye cause I was touring. Another cold case they're ignoring. Ensuring our worth's not important. They want me to follow these foreign policies. But what about the teens and the tourists? With a tourist aiming at civilians, heartless. Grown man game amongst children. No, I'm not in the building, I'm building. I was told the way to get back is keep living. This vehicle of music is keeping me driven. And my tank's on full, so watch your mouth. I'm plotting on copping the house, so I'm all about my chicken and I take no bull. Yeah. Detroit Sun, and we getting money till the law comes. Yeah, Detroit bread. Good luck, I break a leg. Detroit Sun. Detroit Sun. Detroit Sun. Aus Detroit hat eine große Tradition. Jay Dilla ist da zu nennen. Oder natürlich auch eben gerade gehört Guilty Simpson. Guilty Simpson heißt er. Und ja, hat hier seine dritte Platte veröffentlicht, Detroit's Son. Da geht es natürlich um Detroit, um den Aufstieg und vor allen Dingen auch um den großen Fall dieser Metropole, der Auto City, der Motor City. Und er hat schon mal eine Platte gemacht, wo es um seine Heimat ging. Ode to the Ghetto, sein Debütalbum, damals 2008 rausgekommen. Auch da hat er sich mit seinen Wurzeln auseinandergesetzt und neue Platte, sehr nett, finde ich. Die Gästeliste, die ja beim Hip-Hop manchmal auch ein bisschen größer sein darf, ist hier im richtigen Rahmen gehalten. Keine großen Namen dabei, eher so kleinere Leute wie beim nächsten Song Smoking, da ist Spacek mit dabei an den Vocals. Guilty Simpson. Start a brush fire. I need something to help me touch higher. Now I'm in the clouds, puffing on loud. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. Vibing out, getting our minds right, then riding out. We do it this way, any given day. Focus on high, token on hay. Just to get by, I'm rolling up haze, burning time. Burning fine in a white pair of J's. Smoke two times, white pair of J's. Some might say, smoking on some, smoking on some, smoking on some. Every day, smoking on some, smoking on some, smoking on some. Why do we need the smell putting on? Smoking on some, smoking on some, smoking on some. Take a job for that. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. I took the L when he passed it. Exhale, then I take flight. Before this puff, I hated life. Can't tell me this ain't right. Can't tell me this ain't nice. Chronic pillows in the friendly skies. White sheets where Mary lies. Slow motion like a paralyzed. Can't tell me this ain't tight. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. With the crew, burning a few when there's nothing else to do. Sipping on brown, maybe crack a brew. Fam, stop by, passing through. Twisting up more, he got a bag too. Another session, that's my cue. To what? To burn something new. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. Every day. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. Turn the light up a chalice and put on this bomb of blood. And if the pigs come sniffing, keep quiet, we ain't tripping. Smoking on some, smoking on some, smoking on some. Every day. Yeah. Last night was an exceptional night. I had about at least 15 people sitting right up under me, getting high in the motherfucker. I mean, I could smell the shit all through the set. By the end of the night, I played about 40 minutes overtime. I was so fucked up myself. den Sunday Service und gerade eben Sandy Alex G., ein Künstler, ein DIY-Musiker aus Philadelphia, der in der Blogosphäre schon eine ganz große Nummer ist, im Internet gehypt wird ohne Ende. Dabei kommt sein Debütalbum mit dem Titel Beach Music doch erst genau in einem Monat raus. Die Single gerade Buck klingt schon mal sehr nett mit seiner Lo-Fi-Gitarre und so ein bisschen Indie, sage ich mal, Anspielungen Richtung 90er Jahre, Indie-Sound, Richtung Bill to Spill, bisschen Sabado vielleicht, aber auch so ein bisschen dieses Songwriting, was man von Elliot Smith kennt. Also der Hype ist groß, ob es dann wirklich so bleibt bei Sandy Alex G., der eigentlich Alex Giannascoli heißte, bleibt dann abzuwarten. Die nächste Band kommt aus Ungarn, kriegt natürlich hier so einen kleinen Exotenstempel. Ivan and the Parasol heißen sie und ihre Single heißt I Won't Make It Alone. Make it all alone. Das waren Ivan and the Parasol und auch in Ungarn wird ordentliche Indie-Rock-Musik gemacht. Drams als nächstes, das ist das Solo-Projekt, Quatsch, Solo, das Bandprojekt von Christopher Smith. Der hat ansonsten auch solo schon einige Platten veröffentlicht und als Drams jetzt mit Band aktiv vom Album Shook hier der Titelsong. My thoughts, they are not Tja, das gehört so. Kein Fehler am System. Schuk oder Schock. Ich würde schon irgendwie Schuk ausdrücken, das Ganze. Kann mich aber auch irren. Das waren Drelms. Musik von ihrem gleichnamigen Album. Ob es das Debüt ist, weiß ich gar nicht. Die Band noch nie so vorher richtig wahrgenommen. Ein, zwei Songs vielleicht mal hier gehört und gespielt, aber so in Gänze noch nicht wirklich auf dem Schirm. Anders geht's mir mit Pure Bathing Culture. Hier kommen sie mit ihrem neuesten Song, Pray for Rain. Ja, ob ich das wirklich haben muss, den Regen, egal, aber die Musik auf jeden Fall stimmt dazu. Before Rain, das waren Pure Bathing Culture. Die scheint es irgendwie mit dem Wasser zu haben. Also, ne, baden und dann noch Regen. Das passt irgendwie zusammen. Für den Gesang und für die Gitarre verantwortlich ist ein gewisser Dan Hindman. Und noch dabei ist Zach Tillman, das ist der Bruder von Josh Tillman, alias Father John Misty. Und dritter im Bunde ist Brian Wright. Die drei sind hier Pure Bathing Culture. Und auch bei dem nächsten kennt man Verwandtschaftsbeziehung bei Silicon. Silicon wiederum Projekt von einem Neuseeländer, Cody Nielsen. Sein Bruder Ruben Nielsen ist das Unknown Mortal Orchestra. Der Bruder hier als Silicon unterwegs. Eher, sage ich, haben weniger Gitarren, eher Synthesizer und ja, Dance Sound orientiert. Vielleicht vom Album Personal Computer hier der Titelsong. Never be lonely. Personal Computer. Someone that's listening. Personal Computer. Computer, ja, so ein bisschen retro klingt sie auch vom Sound her, aber trotzdem in der ganzen warmen und irgendwie auch souligen Stimme gemacht. Das ganze Silicon hörten wir, Personal Computer heißt das Album und auch der gerade eben gehörte Song von Cody Nielsen aus Neuseeland. Zumindest kommt er dort ursprünglich her, weiß ich aber inzwischen auch, wie sein Bruder in die USA umgesiedelt ist. Pharao als nächstes wird mit F geschrieben, wie nach einer Rechtschreibreform sozusagen buchstabiert. Da verbirgt sich die norwegische Sängerin und Künstlerin Kari Jansen, veröffentlicht diese Woche mit Till It's All Forgotten ihr, ich schätze mal, Debütalbum. Ja, genau, so ist es auch. Und hier kommt sie mit ihrem Song Tiert. Tja, das ist doch sehr schön, sehr rhythmisch gewesen. Pharao mit dem Song Tiat vom Album Till It's All. Ja, und wo wir gerade so rhythmisch sind, auch Omar Soleiman macht richtig rhythmische Musik. Aus Syrien kommt er. Sein neues Album Badeni Nami wurde von bekannten Leuten produziert, wie Modi Selector, Lego Welt, Fortet und anderen. Hier kommt sein Song Tawait El Geba von Omar Soleiman. شلون اخبارك حبيبي والله طولت الغيبة شلون اخبارك حبيبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي يا بعد روحي وقلبي طول غيابك هد حيلي الله يشهد علي ماني ميت ساعة بليلي الله يشهد علي ماني ميت ساعة بليلي وعارف ما تنسونه القى لي بما نيساكم وعارف ما تنسونه ورد الذيب البعدكم عطشانو تا تسقونه ورد الذيب البعدكم عطشانو تا تسقونه حد يدري بعذابه موني كل خلق الله وما حد يدري بعذابي بس الله يدري بيا من بعيدكم يا حبابي بس الله يدري بيا من بعيدكم يا حبابي We'll be right back. ميت ربع ساعة يومرنا الليل بطول ماني ميت ربع ساعة ردوا قلبي علي قلبي عيدكم وداعا ردوا قلبي علي قلبي عيدكم وداعا شلون اخبارك حبيبي والله طولت الغيبة شنو اخبارك حبيبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي